ich müsse Tag und Nacht bemühen, durch Hitz und Frost, durch Eis und Eisen, dem Tode fast entgegenziehen. Ach, kommt und macht es auch so schöne, als wie die zarten Muttersöhne. Ach, kommt und macht es auch so schöne, als wie die zarten Muttersöhne. Auf einer weichen Bärenhaut und wachsen fort in vollem Futter wie Haushauch und wie Knabenkraut, bis nur das Alter will vergönnen, dass sie ein Weib bedienen können. Bis nur das Alter will vergönnen, dienen können.